Freiheitnetler jetzt gibt. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أقول إن جهاز تاني تكون تغير إن شاء الله. يتسير. طيب. الحمد لله. دوخ. طيب مش خايب مالي. طيب. تمام نبدا بارك الله فيكم نمشي للحال هل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حبش لا حبش شفت لا لا لا لا لا لا لا لا سنتين بيراقبوا الانترنت تبع الناس وبيعطوا معلوماتهم وكذا طيب طب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد باب التيمم الباب التاسع من كتاب الطهارة والتيمم هو القصد هو القصد وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة أو غيرها واختلف العلماء فيه هل هو رخصة أم عزيمة فقيل لعدم الماء عزيمة يعني إذا ما في ماء يعني واجب وللعذر رخصة إذا في ماء ولكن معذور فرخص رخص لنا في ديننا ذلك فعن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الشاهد الآن هو هذا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي والحديث عند البخاري ومسلم طبعا الحديث هنا ذكره المؤلف رحمه الله مختصرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسير الجهر جعلت لي الأرض مسجدا طهورا وحلت لي الغنائم كان النبي أعطيت أول شيء أعطيت جوامع الكلم أول واحدة أعطيت جوامع الكلم نصرت بالرعب مسير الشهر جعلت الأرض مسجدا طهورا الرابعة وحلت لي الغنائم والخامسة كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وفي رواية أعطيت أربعا وفي رواية بارك الله فيكم أعطيت سبعا وفيها الشفاعة فهذا كله مختص للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم حديث جابر رضوان الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا أي النبي صلى الله عليه وسلم اختص الله سبحانه وتعالى بهذه الخمس مسائل أما نصرت بالرعب مسيرة شهر فبين واضح بارك الله فيكم وذلك أنه في رواية مسيرة شهرين مسيرة شهرين يعني مسافة شهر كامل بارك الله فيكم أو شهرين لما يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر على أعدائه لرعبهم ولخوفهم من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي موضع سجود، موضع سجود أي موضع صلاة. إلا بارك الله فيكم، إلا أن يرد دليل يمنع الصلاة في مكان معين على هذه الأرض، مثلا الصلاة بارك الله فيكم بين القذارات، أو فرضا الصلاة أمام صنم، أو الصلاة على القبر أو في المقبرة، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. في ديننا الصلاة تجوز في كل مكان على هذه الأرض، في كل مكان على هذه الأرض. وأما الأخصية للنبي صلى الله عليه وسلم هي هنا أن الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في كنائسهم، ولا يصلي حتى يبلغ محرابه، يعني حتى يكون صلى في المكان الذي يجب أن يصلي فيه. أما نحن أينما أدركتك الصلاة تستطيع أن تصلي. وقال طهورة، وهذا هو الشاهد، يعني الشاهد من الحديث هو هذه الكلمة: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الطهور أي فيه دليل على أن الأرض أو التراب يرفع الحدث كالماء، يرفع الحدث كالماء، وفيه دليل على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض، كما في رواية عند الإمام مسلم: وجعلت تربتها طهورا، أي أن الأرض يستطيع الإنسان يستخدمها في الطهارة، كما في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من هذا الصعيد. الصعيد هو وجه الشيء، هو وجه الشيء، والصعيد صعيد الأرض هو الغبار الذي على الأرض. واختلف أهل العلم أنه هل التيمم يكون فقط من التراب، ولا يجوز أيضا استخدام الحجر؟ فبارك الله فيكم، إذا كان الحجر عليه صعيد، يعني عليه غبار، على وجهه صعيد تراب، يجوز. أما إذا كان أملسا لا تراب عليه، فالظاهر أنه لا يستخدم في التيمم، والله تعالى على وأعلم. أما بارك الله فيكم الأمور الأخرى في الحديث، فالآن بارك الله فيكم ليست محل الشاهد، وليست هي الدليل في هذا الأمر. يفهم من هذا الحديث بارك الله فيكم أنه يجوز استخدام التراب في الطهارة، وهو التيمم بارك الله فيكم، كما قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من هذا الصعيد. وقال أهل العلم أن من هنا هي للتبعيض، أي بعض التراب، وقالوا لا من الحجارة، ولكن الظاهر إذا كان على الحجارة أيضا تراب فيجوز الاستخدام، والله تعالى على وأعلم. إذن إذا سئلت ما هو الدليل على أن الإنسان يتيمم، أولا تأخذ الآية في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذه الآية. ثم بارك الله فيكم، ثم المسألة الثانية تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. نعم بارك الله فيكم. الاسلوب جبت الله ديم جنيدين ديم الباميتين und ich bezeuge dass es keinen gibt den man mit Wahrheit und Recht anbetet außer Allah und keinen gibt den man in dieser Anbetung folgt außer Muhammad صلوات الله وسلامه عليه. Wir werden heute inshallah über التيمم sprechen und das ist das neunte Kapitel, das neunte Kapitel von dem Buch von der Reinheit, vom Buch von At-Tahara. At-Tayammum, At-Tayammum. At-Tayammum in der Sprache, das ist Al-Qasd. Al-Qasd, das bedeutet beabsichtigen. Das bedeutet etwas, ein Wille zu zeigen oder zu beabsichtigen. Und in der Religion, At-Tayammum heißt, dass man den Willen hat oder dass man beabsichtigt, die Erdoberfläche zu benutzen, damit man Gesicht und Hände, sozusagen über Gesicht und Hände streicht, in der Absicht, dass man betet oder etwas macht, was normalerweise Wudu ersetzt. Und die Gelehrten sagen, ist At-Tayammum nur erlaubt oder ist At-Tayammum Pflicht? Das ist Pflicht in bestimmten, natürlich barakallahu fikum, bestimmten Situationen. Und das ist natürlich barakallahu fikum erlaubt in bestimmten Situationen. Pflicht ist das, wenn du kein Wasser hast und du musst beten und du kannst Sand oder du kannst zum Beispiel jetzt Boden benutzen. Erde, du kannst Tayammum machen. Und das ist erlaubt, wenn du sozusagen, du musst das machen, aber du hast eine Entschuldigung. Das heißt, du kannst Wasser eigentlich benutzen, aber weil du entschuldigt bist, dann kannst du Tayammum machen. Wie zum Beispiel, wenn man krank ist. Und da kann man sich mit Wasser nicht waschen, deshalb benutzt man oder macht man Tayammum. Der Beweis erstmal für Tayammum, was der Autor, und das komischerweise, dass der Autor, rahimahullah, die Aya hier nicht gebracht hat. Aber jetzt von mir, barakallahu fikum, erstmal als Beweis nehmen wir für Tayammum, nehmen wir die Aya. Die Aya von Surat Al-Ma'idah, barakallahu fikum, von Surah 5, die Aya 6. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr Frauen berührt habt und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände. Streicht euch über das Gesicht und Ende, wendet euch dem guten Erdboden zu. Das wird zuwenden, ist At-Tayammum hier. Zuwenden ist At-Tayammum. Hadith Nummer 117 von Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe fünf Gaben von Allah bekommen, speziell für mich. Kein anderer vor mir hat das bekommen und keiner wird das bekommen. Das nur für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mir wurde den Sieg gegeben, dass die Leute in Entfernung eines Monats laufen, gefürchtet haben, wenn ich sozusagen angreifen wollte. Das ist also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Feinde angreifen wollte, dann in Entfernung von einem Monat haben die Leute ihn gefürchtet, salawatullahi wasallam. Und die Erde ist für mich als Moschee und Reinheit gemacht worden. Jedermann von meiner Nation, wenn das Gebet eingetroffen ist, dann sollte er beten. Das wird auf jedem Ort. Kannst du beten, wenn das Gebet eingetroffen ist. Natürlich, das Hadith ist bei Bukhari Muslim, der Autor hier hat dieses Hadith sozusagen zusammengefasst. Weil normalerweise das Hadith das andere ist, barakallahu fikum. Das bedeutet, das Wortlaut des Hadithes is unders the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ذاكته أتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي ولا ولن يؤتهن أحد بعدي. Ich hab fünf bekommen, was kein Prophet von mir bekommen hat und was kein nach mir bekommen wird. Dann sagte er, أتيت جوامع الكلم. Mir wurde das beste Wort gegeben, die beste Sprache gegeben. Und نصرت بالرعب بمسيرة شهر. Das wird ein Monat haben meine Feinde gefürchtet. In Entfernung von einem Monat, wenn man laufen will. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. Und die Erde ist für mich als Moschee und als Gebetsplatz und Reinheit gemacht worden. وأحلت لي الغنائم. Die Beuten sind mir erlaubt. وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة. Jeder Prophet ist gesandt worden oder war gesandt worden für sein Volk. Aber ich bin für alle Menschen gesandt worden. Für alle. Das ist das Hadith. Es gibt noch وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَ in einer anderen Überlieferung, die sind sieben. Das wird, ich habe die Shafa'a, die vier Sprache, bekommen. Das wird der Prophet Muhammad s.a.w. leistet die vier Sprache. Natürlich mit Erlaubnis Allah s.w.t. am letzten Tag. Für uns ist wichtig jetzt von diesem Hadith, ich möchte nicht das Hadith jetzt erklären, sondern für mich ist wichtig hier in diesem Hadith ein Satz. Oder das Wichtigste in diesem Hadith für uns jetzt, für unser Thema. Für unser Thema ist, barakallahu fikum, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Die Erde ist für mich als Gebetplatz und Reinheit gemacht worden. Reinheit gemacht worden. Das ist das Wichtigste. Und das ist, barakallahu fikum, der Beweis für At-Tayammum. Das heißt, wenn du kein Wasser benutzen kannst, dann kannst du barakallahu fikum, Erdboden benutzen für deine Reinheit. Und es gibt in einer anderen Überlieferung, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا طَهُورًا. Das wird der Erdboden, Erdboden ist für uns Reinheit, ist für uns Reinheit gemacht worden. Und das ist, barakallahu fikum, At-Tayammum. Das ist At-Tayammum. Dass man sich dem guten Erdboden zuwendet und streicht über Gesicht und Hände. Das ist, barakallahu fikum, At-Tayammum in diesem Zusammenhang. Die Gelehrten sagen, ist das nur Erde, das bedeutet Erdoberfläche, oder kann man auch Steine benutzen? Man kann Steine benutzen, wenn sie Stauboberfläche haben. Wenn die Steine aber keine Stauboberflächlich sind, also es gibt auf Oberfläche des Steines kein Staub, kein Sand, dann barakallahu fikum, benutzt man die nicht eigentlich. Wie zum Beispiel Fliesen. Wenn das fließenmäßig ist, es gibt überhaupt nicht. Normalerweise ist nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Erdboden oder die Oberfläche von diesem barakallahu fikum, Erdboden. Natürlich barakallahu fikum, wir brauchen hier nicht weiter über dieses Hadith zu erzählen, weil wir den Beweis von diesem Hadith wollen. Und der Beweis ist hier, dass man die Erdoberfläche, die Erde benutzen kann für Tayammum. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. يعني بارك الله فيكم. إذا ما وجد الماء نستخدم نتيمم. حديث هندت أختين. This is from حذيفة and this is by Muslim. بارك الله فيكم. This is from حذيفة and this is by Muslim. Die Erdoberfläche ist für uns als Reinheit gemacht worden, wenn wir kein Wasser finden. Wenn wir kein Wasser finden. Das ist auch ein Beweis, dass wir Tayammum machen können. وعن علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. وجعل التراب لي طهورا. أي لا يجزئ إلا التراب عند بعض أهل العلم. لا يجزئ إلا التراب عند بعض أهل العلم بارك الله فيك. ولكن كما ذكرنا إذا كان على الحجر في تراب فيستخدم أيضا هذا الحجر لأن التراب الذي عليه هو المهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخ علي رضي الله عليه بس الإمام أحمد يبليفت هاد ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم sagte und die Erde ist für mich als Reinheit gemacht worden. Und hier haben die Gelehrten gesagt, man darf nur Erde benutzen, Erdoberfläche benutzen. Da darf man nicht Steine oder was anderes benutzen für At-Tayammum. Aber eigentlich, wenn die Steine auch noch Oberfläche, Stauboberfläche haben, ist es kein Problem, weil das von der Erde ist. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Wa an Ammar ibn Yasir رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. عمر بارك الله فيكم. عمار رضي الله عليه حدثنا هذه القصة قصة عظيمة بارك الله فيه. عمار كان في سفر فأجنب، كان هو عمر بن الخطاب رضي الله عليهم في سفر فاستيقظ وكان يجب أجنب، كان ينجنب، فعمار ماذا فعل؟ عمار رضي الله عليه تمرغ في الرمل كما تتمرغ الدابة، يعني وضع حاله في الرمل وصار يدور حاله يدور في الرمل لأنه ظن رضوان الله عليه أنه الإنسان إذا كان جنبا وعنده ماء يغتسل به، يعني الماء يسيله على جميع جسمه، فظن أنه إذا أراد أن يتيمم أيضا فيفعل ذلك الرمل بحيث الرمل يجيبه على جميع جسمه رضوان الله عليه. فأما عمر رضوان الله عليه فانتظر حتى وجد الماء، يعني انتظر ما صلى حتى وجد الماء، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألاني قال لعمار كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب يديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه هكذا وثم وجهه أو وجهه. وهنا بارك الله فيكم سيأتي الكلام حول هذا. أولا بارك الله فيكم علمه النبي صلى الله عليه وسلم التيمم، علم عمار التيمم وأنه حتى لو أجنب وما عنده ماء فيستخدم بارك الله فيكم يتيمم، يكفيه التيمم وليس أمرا آخر. ثم كيف يتيمم؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم التيمم المشروع في هذا الحديث. وفي كذلك بارك الله فيكم الحديث فيه مسألة عظيمة، ألا وهي أن الصحابي رضوان الله عليه لما وجد في حالة من الحالات وكان يجب عليه أن يفعل شيئا، انتبه، اجتهد، ولو أنه اجتهد خاطئا ما كان يستطيع هو يسأل، ولكن بعد أن اجتهد أراد أن يتثبت فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله. فلا يجوز للمسلم اليوم أن يفعل من رأسه، إذا عنده أمامه حاجة يسأل أولا، إذا ما استطاع يسأل واضطر فيفعل، يجتهد هو ويفعل ثم يسأل هل فعل صح ولا فعل خطأ. ثم بارك الله فيكم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم طريقة التيمم، وفي هذا خلاف بين أهل العلم يعني في طريقة التيمم بالذات. وفيه كذلك استخدم عمار القياس، استخدم قاس. كيف قاس عمار؟ قال لما أنا أكون جنوب أغتسل. فالأصل في الوضوء، الأصل الوضوء للصلاة، ولكن الاغتسال لأنه جنوب. ف الحمد لله يهديك الله صعب عليكم. فهنا بارك الله فيكم قاس، فرأى أنه لما كان التراب نائبا عن الغسل فظن أنه يجب أن يأتي بكل جسمه أو التراب على كل جسده. كيف يكون تيمم؟ يضرب بيديه الأرض ثم يفعل هكذا، ثم ينفخ فيهما. هنا بارك الله فيكم في الآية، وامسحوا بوجوهكم، أو الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أما في الحديث قال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. الواو هل تفيد هنا التعقيب وهي العطف؟ فذلك بعض أهل العلم قال الترتيب في التيمم ليس واجبا، يعني يجوز لك أنه تفعل أول شيء هكذا ثم وجهك، ويجوز الوجه ثم اليدين، ولكن الصحيح أن التيمم يكون أولا بمسح الوجه وثم اليدين. فكيف يفعل الإنسان بالتيمم؟ انتبه، يضرب ضربة واحدة الأرض، ثم يفعل هكذا ليديه، ثم ينفخ فيهما، ثم يمسح وجهه وكفيه هكذا أو هكذا لا بأس، وهكذا يكون التيمم. طب هل هنا ذكر بسم الله؟ لا بأس بذكر بسم الله، ما في مشكلة، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أعماله بذكر الله سبحانه وتعالى، ما في وليقول شيء بعده. واختلف أهل العلم إذن أولا في مسألة الترتيب، فقالوا أنه يقدم الوجه أولا أو يقدم اليدين أولا لا بأس، ثم قالوا الترتيب ليس بواجب. ثم بارك الله فيكم اختلفوا في القدر من الكفين، وهذا سيأتي فيما بعد، إنه هل فقط الكفين ولا هل إلى المرفقين ولا هل إلى الذراع. تفضل. اختلفوا في هذا، واختلفوا إلى كمية الضربات، كم ضربة تضرب على الأرض، واحدة ولا اثنتين ولا أكثر. وأغلب أهل العلم وجماهير أهل العلم محققون منهم على أنه ضربة واحدة وليس أكثر. فهذه كلها أمور تكلم فيها أهل العلم بارك الله فيكم. وكما ذكرت اختلفوا في الترتيب بين الوجه واليدين. وحديث عمار يقضي بأنه لا يجب، وإليه ذهب من قال تكفي ضربة واحدة، وقالوا كذلك أنه يبدأ أولا بالوجه والكفين. يقول إدارة ما في مشكلة. نعم. وأما نفخ التراب وضرب اليدين ببعضهما فهذا مندوب، يعني حتى لو ما فعلوا معلش، حتى لو ما فعل لا بأس بذلك بارك الله فيكم. بس حديث نما، يعني نحن قبل ما نتكلم الألماني، يعني الذي يجب أن نفهمه من هذا الحديث كله ما هو؟ أنه إذا ما عندك ماء أو كان عندك عذر شرعي فتتيمم. كيف تتيمم؟ تضرب يديك على الأرض وتمسح بوجهك وبعدين كفيك وانتهى الموضوع. هذا هو التيمم كله، ما في داعي الا 3 مرات ولا 7 مرات ولا 19 مرة. حديث ما هدت وانسك بارك الله فيكم. تسمن عمار بن ياسر رضو الله عليه دزاكت در قفت محمد صلى الله عليه وسلم هات مش ان مال ان geschickt dass ich eine Sache erledige. Das wird für Erledigung eine Sache hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mich geschickt. Und als ich auf der Reise war, dann bin ich aufgestanden, Junub. Das bedeutet, der hat sozusagen feuchten Traum gehabt, sallallahu alaihi wasallam. Entschuldigung, Ridwallah alaihi. Ammar bin Yasir hat, barakallahu fikum, war in Janabat zustand. Dann habe ich nach Wasser gesucht, ich habe kein Wasser gefunden. Was hat Ammar gemacht? Der hat sich, barakallahu fikum, auf dem Boden, auf die Sand, der legte sich in Sand und er hat sich sozusagen gedreht in der Sand. Und er hat die Sand auf seinen ganzen Körper gebracht. Wie ein Tier hat er das gemacht. Dann bin ich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen. Ich habe dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon erzählt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es genügte, dass du es so machst. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seine Hände den Boden geschlagen, einmal. Dann hat er die linke Hand mit der rechten, sozusagen, barakallahu fikum, oder mit der rechten Hand über die linke Hand gestrichen und auch über die Hände, barakallahu fikum, und sein Gesicht. Bei Al-Bukhari hat er gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Boden geschlagen mit seinen beiden Händen, dann hat er sie zusammen gemacht und er hat gepustet in diesen Händen, in seinen Händen, damit die Sand weg ist. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesicht über sein Gesicht gestrichen und seine Hände. Das ist At-Tayammum. Das ist At-Tayammum. In diesem Hadith, barakallahu fikum, gibt es eine sehr schöne Regel. Und zwar, wenn du allein bist und du brauchst etwas unbedingt als Muslim, du musst etwas tun und du hast keine Möglichkeit zu fragen. Du hast keine Möglichkeit zu fragen. Du bist allein oder mit anderen Leuten. Du weißt nicht, was du machst. Du musst dich anstrengen und du musst etwas praktizieren. Und später, weil du kein Wissen gehabt hast, du musst danach fragen. Aber wenn du die Möglichkeit hast, danach zu fragen, du darfst nichts tun, bis du gefragt hast. Zweitens, in diesem Hadith ist der Beweis bezüglich Analogie, Schluss oder Al-Qiyas. Weil Ammar hier sozusagen Analogie-Schluss gemacht hat. Er hat gedacht, wenn man in Janaba-Zustand ist, dann muss man sich waschen. Und weil man kein Wasser hat, da kann man Tayammum machen, aber dann hat er gedacht, der sollte die Sand oder Erdboden auf den ganzen Körper bringen. Aber der hat natürlich hier falsch gemacht. Dann barakallahu fikum, in diesem Hadith hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ammar erklärt, was er machen kann, wenn er kein Wasser hat. Und zwar Tayammum. Wie macht man Tayammum? Das schlägt man einmal. Die Gelehrten hier haben unterschiedliche Aussagen. Ist das nur einmal schlagen auf den Boden oder mehr? Manche sagen 2 oder 3, andere sagen nur einmal. Und einmal ist richtig, weil das im Hadith ist. Zweitens, womit fängt man an? Fängt man an mit Gesicht oder mit Händen beim Tayammum? Es gibt in der Überlieferung von Muslim, der hat erstmal mit den Händen, der hat die rechte auf die linke sozusagen gestrichen, über die linke gestrichen und dann hat er das Gesicht gemacht. Bei anderen, bei Al-Bukhari, ist es umgekehrt und im Koran ist es umgekehrt. Allah hat gesagt Gesicht und dann Hände. Also deshalb sagen die Gelehrten, die Reihenfolge hier ist nicht Pflicht, sondern beliebt. Andere sagen Pflicht. Dann barakallahu fikum. Viertens vielleicht in diesem Zusammenhang, wie macht man richtig Tayammum? Du schlägst auf den Boden mit deinen Händen und dann schlägst du die Hände gegeneinander, sozusagen parallel zueinander. Dann drehst du das um und du pustest zwischen den beiden Händen, damit die Sand weg ist. Und dann streichst du über dein Gesicht mit den Händen und dann streichst du deine rechte mit der linken von innen und außen. So macht man Tayammum. Es gibt noch eine fünfte Sache, Barakallahu fikum. Sollte man eigentlich nur die Hände streichen oder über die Hände streichen bis Handgelenk oder bis Ellbogen? Das ist auch noch eine sozusagen eine diskutierte Sache zwischen den Gelehrten, obwohl die richtige ist nur bis zu Handgelenk. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Das ist für uns, was wichtig ist in diesem Zusammenhang, wie man Tayammum macht. Das heißt, angenommen, du bist krank, du bist auf der Reise, du hast kein Wasser, das ist sehr kalt, du kannst kein Wasser benutzen. Was machst du hier? Machst du Tayammum. Wie machst du Tayammum? Du holst Erde, du schlägst deine Hand auf diese Erde einmal, ja? Dann schlägst du die beiden Hände horizontal gegeneinander, parallel zueinander. Dann drehst du das zusammen und du pustest drin, damit die Sand weg ist. Und dann streichst du mit den beiden Händen auf dein Gesicht und dann streichst du rechts auf links von innen und von außen die Hände und so hast du Tayammum. Sag mal Bismillah am Anfang, ja. Du kannst Bismillah sagen. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Macht man einmal. Da braucht man nicht unbedingt mehr zu machen. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, nicht vergessen. Ich sage erstmal auf Arabisch und dann inshallah auf Deutsch. Wa an ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatan. Darbatun lil-wajhi وضربة لليدين إلى المرفقين. انتبه، قال هنا إلى المرفقين، لفظة إلى المرفقين ضعيفة، لفظة إلى المرفقين ضعيفة، بارك الله فيكم. وهذا الأثر موقوف، يعني هو عن ابن عمر رضوان الله عليه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، أما إلى المرفقين فلم تثبت، أو إلى نصف الذراع، وفي رواية للآباط للإبطون، فقال أهل العلم لو كان مثل هذا قد صح فالأحاديث الأخرى، حديث عمار عند البخاري ومسلم، تنسخ هذه الكيفيات الأخرى. فالأصل إلى اليدين، والله تعالى على وعلم. لما نقول موقوف أي موقوف على الصحابة، بارك الله فيكم. وقالوا أنه من كلام ابن عمر رضوان الله عليه، عمر وابنه، بارك الله فيكم. حديث ما هدت أين زوانسك، ابن عمر رضوان الله عليه زاكته ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته التيمم ist aus zwei Schlägen, besteht aus zwei Schlägen. Ein Schlag, du schlägst auf den Boden wegen dein Gesicht und einmal wegen deine Hände bis Ellbogen. Das war Daru Qutni, Barakallahu fikum. Und diese Überlieferung ist nicht von Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das selber nicht gesagt, sondern das ist eine Aussage von Ibn Umar, Barakallahu fikum. Ja? Und dass man bis über die Hände streicht, bis Ellbogen, das ist Barakallahu fikum auch, das ist nicht authentisch. Das ist nicht authentisch. Das heißt eigentlich, At-Tayammum ist nur ein Schlag. Einschlag. Du machst nur einen Schlag auf den Boden für dein Gesicht und für deine Hände bis Barakallahu fikum, bis Handgelenk. Nicht bis Ellbogen, nicht Barakallahu fikum bis Achselhöhle. Weil bei Schafiiten, manche haben gesagt auch, das ist bis Achselhöhle, das wird die ganze Hand oder Arm musst du machen. Aber eigentlich, Barakallahu fikum, sagen die Gelehrten, wenn sowas auch authentisch gewesen wäre, dann, Barakallahu fikum, ist das alles auferhoben durch das Hadith von Ammar, was klar ist, dass der Prophet Muhammad s.a.w. ihm das beigebracht hat. Das heißt, Barakallahu fikum, man braucht nicht extra auf den Boden zu schlagen für das Gesicht und extra auf den Boden zu schlagen für die Hände, sondern nur einmal, wallahu ta'ala ala wa ala. Und weil hier Ammar, Radwallah alayhi, das direkt vom Propheten Muhammad s.a.w. gelernt hat, ist anders als die Überlieferung von Ibn Umar, Radwallah alayhi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم عفوا الصعيد وضوء وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الوضوء هو الماء الذي يستخدم للوضوء بارك الله فيكم. هذا الأثر قال بعض أهل العلم أنه مرسل بارك الله فيكم، أي أنه من كلام التابعين وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي ليس من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هناك أثر صحيح بارك الله فيكم عن أبي ذر رضوان الله عليه أنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور لمن لم يجد الماء ولو 10 سنين. إذن هناك أثر أو هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصعيد يعني التراب، لو ما وجدت الماء أنت ولو 10 سنين ما عندك ماء فتستخدم تيمم. طبعا هنا من باب المبالغة، هذا أنه 10 سنين، أقول أحد ما يجد الماء 10 سنين، ممكن مثلا إذا وضع في سجن وما أعطي ماء فكيف سيفعل هذا؟ ماذا؟ يتيمم. ولكن عموما بارك الله فيكم ننتبه لهذا، جزاكم الله خيرا. أما أنه يعني وضوء الإنسان هنا ليس بمعنى الماء، وإنما بارك الله فيكم هنا أنه يحل محل الماء للطهارة، يعني التراب يحل أو حكمه حكم الماء وترفع به حتى الجنابة، كما فعل عمرو بن العاص رضوان الله عليه، صلى يوما بأصحابه وهو جنب أجنب، وكان بردا شديدا، يعني استيقظ الصباح فكان بردا شديدا وخاف على نفسه من الهلاك، فصلى بهم جنبا بارك الله فيكم. فإذا الإنسان ما وجد لا ماء ولا تراب، يمكن ما كان يعرف التيمم في ذلك، فيصلي حتى بلا ماء، يعني بلا وضوء حتى بلا تيمم، ولا يدع الصلاة، وهذا لعظم بارك الله فيكم فرضية الصلاة. أما الأثر عند الترمذي بارك الله فيكم، أو حديث الترمذي وهو صحيح، أن أبا ذر رضوان الله عليه قال اشتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر، فقال ما حالك؟ قلت كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. قال الصعيد طهور لمن لم يجد الماء ولو عشر سنين، ولو عشر سنين. بارك الله فيكم، انتبهوا لهذا. يعني الإنسان إذا ما وجد ماء يتيمم، ما وجد ما استطاع لا يتيمم، ولا عنده ماء فليصلي بلا تيمم ولا ماء، ولكن ما يترك الصلاة بحجة والله ما عندي كذا وما عندي كذا، والله تعالى على ولا. يا بارك الله فيكم. وزفا حديث نما أودا دي يبليفرون هي نما هندت سوين زوانسك فن أبي هريرة زاكت بقفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت إرد بودن ist sozusagen wie Wasser für Al-Wudu. Wenn man kein Wasser hat, dann benutzt man Erdboden für einen Muslim. Und wenn der Muslim 10 Jahre das Wasser nicht findet, wenn er aber Wasser gefunden hat, der muss Allah fürchten und er muss natürlich Wasser benutzen, das bedeutet, er muss seinen Körper mit Wasser waschen. Diese Überlieferung ist Mursal. Was bedeutet Mursal, barakallahu fikum? Das heißt, ein Tabi'i, einer von der zweiten Generation, hat das dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt. Das ist richtig, aber das ist kein sozusagen Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam direkt. Aber dieser Satz, dass As-Sa'id ist wie dass man Tayammum benutzen kann, wenn man kein Wasser findet, ist authentisch. Und zwar von Abu Dharr al-Ghafari, der sagte, ich bin nach Medina gekommen und ich wollte was arbeiten, was tun. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat mir Kamele gegeben und ich sollte, barakallahu fikum, diese ausweiden und so weiter. Dann bin ich zum Propheten Muhammad s.a.w. einmal gekommen. Ich habe ihm gesagt, Abu Dharr sozusagen hat sich kaputt gemacht. Er hat gesagt, was ist los mit dir? Er sagte ihm, ich bin manchmal im Janabat-Zustand. Janabat-Zustand haben wir gesagt, feuchten Traum nach Geschlechtsverkehr und so weiter. Ich bin im Janabat-Zustand und ich habe kein Wasser bei mir. Was soll ich tun? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihm, Erdboden oder Erdoberfläche ist Reinheit für einen Moslem, wenn er Wasser 10 Jahre nicht findet. Das bedeutet, hast du kein Wasser, dann machst du Tayammum. Und du betest mit diesem Tayammum. Wenn du auch sozusagen im Janabat-Zustand bist. Nicht, dass man da sagt, nein, ich verlasse das Gebet, weil ich kein Wasser habe und ich bin jetzt in Janabe-Zustand, dann kann ich mich nicht waschen, dann bete ich nicht. Nein, dann benutzt du Erde. Wenn man sagt, aber ich habe keine Erde, zum Beispiel ist man im Gefängnis oder ist man versperrt, da kann man nicht, dann betest du, wenn du auch kein Wudu hast und kein Tayammum gemacht hast. Aber du darfst das Gebet nicht verlassen. Das hat Amr ibn al-As gemacht. Der war aufgestanden und der hat Janabe gehabt. Was hat er gemacht? Der wollte sich waschen, aber der konnte nicht. Das war so kalt. Er hat gefürchtet, dass er stirbt. Damals, es gab nicht jetzt Heizung und solche Sachen. Das waren die Leute in Zelten und so weiter. Der hat Angst, dass er stirbt. Dann hat er gebetet in Janaba. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihm nicht gesagt, du musst das Gebet wiederholen und danach holen. Deshalb, barakallahu fikum, man darf das Gebet nicht verlassen, weil man behauptet, ja, ich rieche schlecht. Oder ich habe Arbeitsklamotten. Oder sowas. Und dann sagt man, ich bete nicht. Du musst beten. Wenn du kein Wasser findest, dann benutzt du Erdoberfläche oder Erdboden. Wenn du das nicht machen kannst, dann betest du auch ohne Wudu und ohne Tayammum. Aber jede von uns heute hat die Möglichkeit Tayammum mindestens zu machen, wenn man auch krank ist, barakallahu fik. Auf keinen Fall aber das Gebet verlassen. Allah Ta'ala ala wa alam matal adhan. Adhan matal adhan. 3 دقائق. طيب. خير ان شاء الله بارك الله فيكم. في اشتوبنيا. هي اشتوبن ان شاء الله هي باذن تعالى. نقف هنا باذن تعالى قبل ما نؤذن ونصلي نعيد الكلام الذي قلناه. بارك الله فيكم. قلنا التيمم في اللغة القصد وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه الكفين من أجل الوضوء أو لاستباحة الصلاة ولغير ذلك. والدليل في ذلك قوله صلى الله وسلامه عليه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مسجدا وطهورا. والحديث الآخر هو حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. وحديث عمار الذي تكلمنا عليه أنه تمرغ استيقظ وهو جنب فتمرغ مثل الدابة في التراب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك أن تفعل كذا. وعلمه التيمم. كيف يكون التيمم؟ أن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يضربهما هكذا ثم يعمل وثم يمسح وجهه وكفيه وانتهى الأمر. هذا هو التيمم، وهو فقط ضربة واحدة للوجه والكفين. بارك الله فيكم. والصعيد الصعيد طهور لمن لم يجد ماء ولو 10 سنين. يعني لو ما كان عندك ماء ولو 10 سنين تتيمم. ولا وانتبهوا بارك الله فيكم، الأصل ما تستخدم الحجارة بوجود التراب. كثير من المساجد تدخلها فتجد وضعين لك حجرة وغاسلينها ومنطفينها، والحجرة هكذا مثل البلاط يعني شيء منظف ولا يعني مسقولة صقل مثل الزجاج. هذه ما يجوز استخدامها للتيمم أصلا، إنما التيمم يجب أن يكون بارك الله فيكم من الصعيد، والصعيد هو وجه الأرض الذي فيه تراب. فإذا كان على الحجارة فيه تراب نعم، أما هذا الذي يفعل الناس يأخذ الحجرة ويعملها بإيده هيك ويعملها بإيده هيك فهذا لا نعلمه في دين الله. فإذا كانوا يعني ولا بد فليأتوا مثلا بشيء هكذا بعلبة ويضعوا فيها تراب أو رمل، واحد يضرب هكذا يفعل، أو هو جاي للمسجد في الخارج يضرب يده يفعل هكذا وهكذا وانتهى الموضوع. نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. في فيديوهون was wir gesagt haben schnell und zwar التيمم das ist zu wenden das ist zu wenden und das ist barakallahu fikum, dass man sich dem Erdboden zuwendet, damit man das Gesicht und die Hände oder über Gesicht und Hände streicht, wenn man beten will, weil man kein Wasser hat oder weil man kein Wasser benutzen kann. Und der Beweis dafür ist in im Koran: فَمْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Und barakallahu fikum, das ist in Surah Al-Ma'idah, die Surah 5, die Ayah 6. Und Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Jabir, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسِيدًا وَطَهُورًا. Die Erde ist für mich eine Moschee, ein Gebetsplatz und Reinheit gemacht worden. Das wird Tayammum. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Erdboden ist für mich als barakallahu fikum Reinheit gemacht worden, wenn wir kein Wasser finden. Und das sagte auch Ali bei Imam Ahmad, wurde überliefert. Dann haben wir über Ammar und Wallah Ali, Ammar ibn Yasir gesprochen. Ammar, der war einmal auf Reise, barakallahu fikum auf Reise, und Wallah Ali, und der war in Janabe-Zustand. Der hat gedacht, weil ich kein Wasser habe und ich bin in Janabe-Zustand, es soll die Sand sozusagen auf den ganzen Körper, Sand auf den ganzen Körper bringen. Dann hat er sich sozusagen gedreht in der Wand wie ein Tier. Dann ging er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat ihm gesagt, ich habe das gemacht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, du solltest oder es genügte für dich, dass du deine Hände auf den Boden schlägst. Und er hat ihm At-Tayammum beigebracht. Wie macht man At-Tayammum? Schlägt man die beiden Hände auf den Boden einmal, dann, barakallahu fikum, schlägt die gegeneinander, horizontal sozusagen, da machst du die Hände parallel zum Boden und gegeneinander schlagen, dann drehst du die beiden zusammen um und dann pustest du in den Händen, damit die Sand weg ist, streichst du über das Gesicht und deine Hände. Das ist At-Tayammum. Wenn du Bismillah am Anfang sagst, kein Problem. Und nur ein Schlag, barakallahu fikum. Wenn man 10 Jahre kein Wasser findet, und da muss man beten, oder wenn man krank ist und da kann man kein Wasser benutzen, da macht man Tayammum. Und da braucht man eine Oberfläche. Eine staubige Oberfläche vom Boden. Nicht eine staubige Oberfläche von Teppich, sondern vom Boden braucht man das. Und wenn man Tayammum machen möchte, dann macht man das richtig. Und nicht barakallahu fikum wie manche Moscheen. Manche Moscheen, du siehst ja in den Moscheen, die haben so einen schönen Behälter gemacht. In diesem Behälter aus Kupfer. In diesem Behälter gibt es so einen Stein, was so schön ist. Wie diese Steine vom Meer, was groß sind, die sind so glatt, so schön wie Glas. Und die Leute, wenn sie Tayammum machen, der nimmt den Stein und der macht hier so und so dagegen. Das ist kein Tayammum erstmal. Und sowas kennen wir nicht. Der sollte, wenn er in die Moschee reinkommt, bevor er, weil er kein Wudu machen kann, weil er kein Wasser benutzen kann, dann soll der Moslem draußen nur einmal auf den Boden schlagen. Und dann, das ist alles. Barakallahu fikum, Allah ta'ala, ala wa alam. Und wie ich schon gesagt habe, At-Tartib, die Reihenfolge. Machst du erstmal die Hände und dann das Gesicht oder Gesicht und dann den Hände. Bei manchen Gelehrten sagen, At-Tartib ist hier beliebt. Das bedeutet Gesicht, dann Hände oder Hände, dann Gesicht. Hauptsächlich machst du Tayammum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Inshallah, wir werden jetzt Adhan machen, dann werden wir beten. Für unsere Brüder in der Moschee ist der Unterricht zu Ende. الأخوة هنا في المسجد الدرس ينتهي إن شاء الله الآن وبعد صلاة العشاء اللي بده يذهب aber die Brüder und Schwestern, die im Internet sind, wir bleiben. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr eure Fragen إن شاء الله بارك الله فيكم vorbereiten und vielleicht ein Bruder der hier ist, der nimmt diese Fragen und der schickt mir diese Fragen بإذن الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا und möge الله سبحانه وتعالى von mir und von euch أنيمن والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من كان موجود من أول الدرس سلم تسليما كثيرا ثم أما بعد شو بعرف خاكم بكم لمن مرحبا تقول للكافر ايه لغير مسلم اما لمسلم تقول له اول شيء السلام عليكم بعدين اذا قلت له مرحبا لا باس اين الله لانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا الواحد يعني ما قال لك السلام عليكم فما ترد عليه مرحبا بالابن الصالح قصدك هذه هذه هذه ما يفهم منها انه التحيه انه ما تقول السلام عليكم انه تحيه للمسلمين السلام عليكم اما الاخرين ما قصدك انت لما عرج به فسلم عليه وقال مرحبا بالابن الصالح بلى هم قالوا هكذا عنه بس هل في حديث ثابت عن هذا ما أعلم حديثا ثابتا بهذا هنا قتل شو اسمه كان عندك أمية بن خلف والثاني أخوه أبي بن خلف، النبي قتل أبي، أمية قتل بلال، النبي قتل أبي، فذلك قال شر الناس الذي قتله نبي أو قتل نبيا. فيك بارك الله عليكم. جبت تزكيلات انشاليهم. السلام عليكم الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نورمال فايز ابو جمال بدكم كنتي مش قوت يغن، بارك الله فيكم، كنتي مش قوت يغن. نورمال فايز زلت ابو جمال ان شاء الله انت ريت ما كان ديفيد كومن ديات مية وتي جزاك ديفيد كومن ان شاء الله ميقى الله سبحانه وتعالى اينا انت شتتسن und der Helfen, dass er kommt, ja? Dann macht er mit euch Unterricht. Aber ich mache nur jetzt sozusagen eine Überbrückung, bis Abu Jamal kommt. طيب. Gibt es Gelehrte, die sagen, dass Wudu auch gültig ist, ohne vorher Bismillah zu sagen, also dass das Bismillah sagen nicht als Bestandteil der Handlung des Wudu gilt? Sowieso, Bismillah ist kein Bestandteil der Handlung von Wudu. Bismillah ist entweder Pflicht oder Bedingung für Al-Wudu. Oder bei manchen Gelehrten, die sagen, das ist beliebt. Und bei Gelehrten, die sagen, das ist beliebt, dann sagen sie, du brauchst das nicht unbedingt zu sagen. Aber richtig ist, wenn du nicht vergessen hast, musst du Bismillah sagen. Wenn du nicht vergessen hast, dann musst du Bismillah sagen. Das heißt, du weißt, du wirst Wudu. Du kannst jetzt deine Zeit besser benutzen, inshallah, außerhalb des Raums. طيب بارك الله فيكم. Nochmal zu Thema Wudu. Bismillah bei Wudu. Manche Gelehrten sagen, das ist eine Säule des Wudu ist. Das heißt, wenn du Bismillah nicht sagst, dann ist dein Wudu ungültig. Andere sagen, das ist eine Vorbedingung. Wenn du das nicht sagst, dann ist dein Wudu auch nicht gültig. Andere sagen, das ist Pflicht, oder andere sagen, das ist beliebt. Das wird vier Aussagen. Richtig ist, dass Bismillah beim Wudu zu sagen Pflicht ist, wenn man nicht vergessen hat. Das wird sagt das immer. Barakallahu fikum, jazakumullah. Du sollst auf keinen Fall denken, dass diese vier Aussagen richtig sind, ja? Weil manche sagen, ja, ist es genug, ein Gelehrter sagt etwas, dann nehme ich, nein, das ist nicht genug. Liebe Brüder und Schwestern, aufpassen in diesem Sinne. Das ist nicht genug, dass ein Gelehrter etwas sagt, damit man sagt, ja, das nehme ich. A'udhu billah. Das ist Ittiba' al-Hawa. Das ist Befolgen von Gelüst, wal-Iyadhu billah. Befolgen von Zuneigungen. Im Islam ist, du suchst nach der richtigen Aussage. Du suchst nach dem richtigen Beweis in allen Bereichen der Religion. Und nicht, weil ein Gelehrter das gesagt hat. Ja, es gibt Gelehrten auch, die großen Fehler gemacht haben. Und die manche Hadithe als schwach erklärt haben, und diese Hadithe sind bei Bukhari und Muslim, weil sie Fehler gemacht haben. Deswegen, man darf nicht sagen, ja, weil ein Gelehrter Fehler gemacht hat, dann nehme ich von ihm. Deshalb, barakallahu fikum, bismillah fi wudu ist eine Pflicht. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ich möchte gerne in Deutschland Islam studieren, und ich habe von Freunden eine Seite bekommen, wo man wo man von da aus studieren kann. Und ich wollte aber fragen, was ich da oder was Abul Hussein von dieser Seite hält. Ich muss erstmal diese Seite gucken, dann kann ich dir sagen, inshallah. Bizni ta'ala. Ja, Moment, ich drücke auf diese Seite, dann mache ich mir es auf meine Favoritliste und inshallah, dann gucke ich mir das an. Dann sehe ich das und dann kann ich bizni ta'ala dir sagen, ja. Gut, mit meinem Favorit hier. Dieser neue Internet, ich weiß nicht, wo Favoriten sind. Zu Favoriten hinzufügen. Ja. Jetzt habe ich Barakallahu Fikum. Und wenn nicht alle, dann kann ich dir später sagen, jetzt muss ich gucken. Ja? Eine Frau, wenn sie ihre Periode hat, darf sie den Koran oder darf sie den Koran lesen und anfassen? Ja. Die Frau, wenn sie ihre Periode auch hat, darf Koran anfassen und die darf Koran lesen, inshallah. Es gibt manche Gelehrten, die sagen, nein, sie darf das nicht, aber andere Gelehrten sagen, sie darf, weil es keinen klaren auch authentischen Beweis gibt, dass die Frau den Koran während ihrer Menstruation nicht anfassen darf oder nicht lesen darf. Wallahu ta'ala, es gibt andere Beweise, die können als Beweis sozusagen Barakallahu fikum verwendet werden, dass die Frau das anfassen darf. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Das heißt, wenn jemand sagt, nein, sie darf nicht, dann weiß man, es gibt diese Aussage, aber wir leben nach Dalil. Wir praktizieren den Islam nach den Beweisen von Koran und Sunna. Barakallahu fikum. طيب. Es ist erlaubt, dass der Mann andauernd zu seiner Ehefrau sagt, dass die Eltern und die Brüder wichtiger sind als die Frau. Nein, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, dass der Ehemann seiner Frau immer sagt, dass die Brüder und die anderen wichtiger sind als seine Ehefrau. Wenn der Mann auch dieses Gefühl hat oder wenn man diese Meinung hat, dann sollte man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Weil wenn der Mann immer seiner Frau sagt, ja, mein Bruder ist wichtiger als du, meine Familie ist wichtiger als du und so weiter, dann wird sie mittlerweile, und der Shaitan sozusagen ist sehr schlau in diesem Zusammenhang, boshaft, schlau ist der Shaitan, der wird das ausnutzen, indem er die Frau einflüstert, damit sie vielleicht Probleme dann macht. Und deshalb sollte man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten in diesem Zusammenhang. Du sollst Allah subhanahu wa ta'ala fürchten als Ehemann. Und wenn du das auch hast, dann sagst du das nicht, sondern du musst gut zu deiner Frau sein. Und die Besten von euch sind die Besten zu ihren Ehefrauen. Allah hat dir befohlen, der Prophet Muhammad s.a.w. hat dir befohlen, dass du gut zu deiner Frau bist. Und zum Gut gehört auch, dass du ihre Gefühle sozusagen nicht verletzt. Und wir wissen, dass die Gefühle verletzt werden. Aber schlimm ist, wenn die Brüder von ihm nicht beten, wenn die Brüder von ihm den Islam nicht praktizieren und Haram begehen. Und die Frau ist gut und die praktiziert den Islam. Und er sagt, trotzdem sind mir meine Brüder wichtiger als du. A'udhu billah. Möge Allah uns bewahren. Das ist Barakallahu fikum eigentlich dann eine schlechte Eigenschaft. Weil wir nach dem Islam handeln. Weil wir nachdem Islam handeln. Das wird, wer den Islam besser praktiziert, ist besser. Und wer den Islam richtig lebt, dann ist er besser. Und wenn seine Frau den Islam richtig praktiziert als seine Brüder, dann muss sie besser, für ihn wichtiger sein als sie. Aber da kommt noch eine dritte, oder drittes Maßstab leider, heutzutage, Nationalismus. Die Frau vielleicht ist Türkin und der ist kein Türke, oder die Frau ist Deutsch und der ist Türke oder der ist Araber. Und dann für ihn ist natürlich Araber oder Türke wichtiger als Deutsch. Möge Allah uns bewahren. Was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat eigentlich. Normalerweise, barakallahu fikum, wir sind Muslime. Wir sind Muslime und wir handeln nach dem Islam und nicht, barakallahu fikum, nach Maßstäben, die wir von Jahiliyyah haben, von vorislamischer Zeit. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen Mann und diese Frau befestigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm Hikma geben, Weisheit geben, wie er mit seiner Frau umgeht. Möge Allah uns alle Hikma geben, dass wir, barakallahu fikum, richtig mit unseren Ehefrauen und dass man auch, dass unsere Ehefrauen mit uns auch gut umgehen. Barakallahu fikum, jazakumullah. Eine Schwester ist verheiratet und hat ein Kind aus der vorherigen unehelichen Beziehung. Jetzt ist sie, mashallah, mit einem guten Bruder verheiratet. Was ist jetzt denn, das Kind sagt zu ihm, Papa? Kann sowas dazu sagen? Eigentlich, der sollte ihm nicht Papa sagen. Ja? Der sollte ihm nicht Papa sagen. Der sollte ihm zum Beispiel Papa so sagen. Nicht direkt als Vater nennen. Wenn er ihm sagt auch, aber zum Beispiel Papa Ali oder Papa Mohammed. So ist kein Problem mehr. Aber Papa direkt, das wird als Vater direkt, geht nicht. Wallahu ta'ala alam. Der Vater des Kindes ist sterbenskrank und hat sich seit 3 Jahren nicht um das Kind gekümmert. Soll sie ihn jetzt aufsuchen und ihm Besuchsrecht anbieten und damit das Risiko eingehen, dass er das Kind durcheinander bringt, weil nicht praktizierend und sich in Kneipen aufhält an der Seite, wenn er stirbt wegen Krebs, dann würde die Frau mit Vorwürfen leben. Was kann sie tun? Was kann sie machen in diesem Sinne? Wenn der Vater des Kindes sich um das Kind nicht kümmert und wenn er kein Moslem ist oder wenn er sich nur in Kneipen hält und der wird natürlich Probleme machen in der Familie, dann lieber bleibt sie so. Und das Kind wird islamisch erzogen und das Kind wird gut erzogen, ist besser für sie. Aber da kann man das dem Kind erklären. Das ist nicht dein echter Vater, dein echter Vater ist ein anderer. Und wenn er sterbenskrank ist, wenn er gestorben ist, dann sag ich mal, der ist gestorben. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wenn eine Frau zu Gynäkologin geht, muss sie anschließend Wudu wiederholen, bevor sie wieder beten kann. Das hängt davon ab, barakallahu fikum, wenn sie diese Untersuchung gehabt hat und da hat sie natürlich aus der Scheide etwas ausgeschieden, dann sollte sie eigentlich, barakallahu fikum, Wudu nachholen. Bei den meisten Gelehrten. Bei anderen Gelehrten sagen, braucht sie nicht unbedingt, aber für ihr Herz, ja, damit sie gut ist, damit sie sozusagen ein gutes Gefühl hat, lieber Wudu machen. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Taib. Ist es richtig, dass man vor dem Schlafen Wudu verrichtet? Ja, ist es richtig. vor dem Schlafen Wudu zu verrichten. Es ist besser und gut für einen Muslim. Es ist eine beliebte Handlung, dass man, bevor man schläft, Wudu macht für Mann und Frau. Wenn man das auch nicht macht, ist kein Problem. Aber besser ist, Barakallahu fikum, weil der Prophet Muhammad s.a.w. gemocht hat, in allen seinen Situationen, dass er Wudu, dass er Tahara hat. Und dazu auch haben wir voriges Mal im Unterricht erzählt, dass der Prophet sagte, wenn ein Mann mit seiner Frau Geschlechtsverkehr gehabt hat und er will nochmal das machen, dann sollte man dazwischen Wudu machen. Das ist besser und das ist erfrischender und so weiter. Deshalb, Barakallahu fikum, ist es in Ordnung, Allah Ta'ala, ala wa alam, bevor man schläft, Wudu zu machen. Und die Beweise sind dafür klar. Nimmt der Todesengel nur die Seelen von den Menschen oder auch von den anderen Lebewesen? Gibt es Beweise aus Koran und Sunna? Barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala hat von Todesengeln gesprochen, dass er die Seelen, Barakallahu fikum, wegnimmt von allen Lebewesen. Das wird nicht nur, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِهِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Jede Seele wird das Sterben sozusagen kosten. Und das Sterben kosten heißt für alle. Wie genau, wann genau und so weiter, Allahu alam, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe in das Buch Al-Aqidah Al-Wasitiyya Er sagt, er hat neue Entwicklungen. Er sagt, er hat neue Entwicklungen.